Rettest du so ferne? Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not, da alles mir ein kläglich Ende droht? Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not bewegt, so sonst denn nie zu schlummern pfleget? Du wiesest ja mit einem Sterne vor dem den Neubekehrten Weisen den rechten Weg zu reisen. Ach, leite mich durch deiner Augen Licht, weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht.